Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer da liebet und glaubet an mich? Und wer da liebet und glaubet an mich? Der wird nimmermehr sterben. Der wird nimmermehr sterben. Der wird nimmermehr sterben. Liebet und glaubet an mich. Er wird nimmermehr sterben. Er wird nimmermehr sterben. Er wird nimmermehr sterben. Und wer da liebet und glaubet an mich. Er wird nimmermehr sterben, er wird nimmermehr sterben.